SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Die Trottas waren ein junges Geschlecht. Ihr Ahnherr hatte nach der Schlacht bei Solferino den Adel bekommen. Er war Slowene. Siboj, der Name des Dorfes, aus dem er stammte, wurde sein Adelsprädikat. Zu einer besonderen Tat hatte ihn das Schicksal ausersehen. Er aber sorgte dafür, dass ihn die späteren Zeiten aus dem Gedächtnis verloren. In der Schlacht bei Solferino befehligte er als Leutnant der Infanterie einen Zug. Der Feind machte eine Pause. Durch die unabsehbar lange Reihe der Front lief das Kommando »Feuer einstellen«. Hier und dort klapperte noch ein Ladestock, hier und dort knallte noch ein Schuss, verspätet und einsam. Der blaugraue Nebel zwischen den Fronten lichtete sich ein wenig. Man stand auf einmal in der mittäglichen Wärme der silbernen, verdeckten, gewitterlichen Sonne. Da erschien zwischen dem Leutnant und den Rücken der Soldaten der Kaiser mit zwei Offizieren des Generalstabs. Er wollte gerade einen Feldstecher, den ihm einer der Begleiter reichte, an die Augen führen. Trotta wusste, was das bedeutete. Selbst wenn man annahm, dass der Feind auf dem Rückzug begriffen war, so stand seine Nachhut gewiss gegen die Österreicher gewendet. Und wer einen Feldstecher hob, gab ihr zu erkennen, dass ihr ein Ziel sei, würdig getroffen zu werden. Und es war der junge Kaiser. Trotta fühlte sein Herz im Halse. Die Angst vor der unausdenkbaren, der grenzenlosen Katastrophe, die ihn selbst, das Regiment, die Armee, den Staat, die ganze Welt vernichten würde, jagte glühende Fröste durch seinen Körper, seine Knie zitterten. Und der ewige Groll des subalternen Frontoffiziers gegen die hohen Herren des Generalstabs, die keine Ahnung von der bitteren Praxis hatten, diktierte dem Leutnant jene Handlung, die seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte seines Regiments einprägte. Er griff mit beiden Händen nach den Schultern des Monarchen, um ihn niederzudrücken. Der Leutnant hatte wohl zu stark angefasst, der Kaiser fiel sofort um. Die Begleiter stürzten auf den Fallenden, in diesem Augenblick durchbohrte ein Schuss die linke Schulter des Leutnants, jener Schuss eben, der dem Herzen des Kaisers gegolten hatte. Während er sich erhob, sank der Leutnant nieder. Inzwischen hatte sich das Feuer wieder beruhigt. Und während der Kadettenoffiziersstellvertreter vor den Zug trat und mit heller Stimme verkündete, »Ich übernehme das Kommando«, erhoben sich Franz Josef und seine Begleiter, schnallten die Sanitäter vorsichtig den Leutnant auf die Bähre und alle zogen sich zurück in die Richtung des Regimentskommandos, wo ein schneeweißes Zelt den nächsten Verbandplatz überdachte. Das linke Schlüsselbein Trottas war zerschmettert. Das Geschoss, unmittelbar unter dem linken Schulterblatt stecken geblieben, entfernte man in Anwesenheit des allerhöchsten Kriegsherrn und unter dem unmenschlichen Gebrüll des Verwundeten, den der Schmerz aus der Ohnmacht geweckt hatte. Trotta wurde nach 4 Wochen gesund. Als er in seine südungarische Garnison zurückkehrte, besaß er den Rang eines Hauptmanns, die höchste aller Auszeichnungen, den Maria-Theresien-Orden und den Adel. Er hieß von nun ab Hauptmann Josef Trotta von Siboj. Sein Großvater noch war ein kleiner Bauer gewesen. Sein Vater, Rechnungsunteroffizier, später Gendarmerie-Wachtmeister im südlichen Grenzgebiet der Monarchie. Seitdem er im Kampf mit bosnischen Grenzschmugglern ein Auge verloren hatte, lebte er als Militärinvalide und Parkwächter des Schlosses Laxenburg, fütterte die Schwäne, beschnitt die Hecken, bewachte im Frühling den Goldregen, später den Holunder vor räuberischen, unberechtigten Händen und fegte in milden Nächten obdachlose Liebespaare von den wohltätig finstern Bänken. Losgelöst war der Hauptmann Trotta von dem langen Zug seiner bäuerlichen, slawischen Vorfahren. Ein neues Geschlecht brach mit ihm an. Die runden Jahre rollten nacheinander ab wie gleichmäßige, friedliche Räder. Standesgemäß heiratete Trotta die nicht mehr ganz junge, begüterte Nichte seines Obersten, Tochter eines Bezirkshauptmanns im westlichen Böhmen, zeugte einen Knaben, genoss das Gleichmaß seiner gesunden militärischen Existenz in der kleinen Garnison, ritt jeden Morgen zum Exerzierplatz, spielte nachmittags Schach mit dem Notar im Kaffeehaus, wurde heimisch in seinem Rang, seinem Stand, seiner Würde und seinem Ruhm. Er besaß eine durchschnittliche militärische Begabung, von der er jedes Jahr bei den Manövern durchschnittliche Proben ablegte, war ein guter Gatte, misstrauisch gegen Frauen, den Spielen fern, mürrisch, aber gerecht im Dienst, grimmiger Feind jeder Lüge, unmännlichen Gebärens, feiger Geborgenheit, geschwätzigen Lobs und ehrgeiziger Süchte. Er war so einfach und untadelig wie seine Konduitenliste, Und nur der Zorn, der ihn manchmal ergriff, hätte einen Kenner der Menschen ahnen lassen, dass auch in der Seele des Hauptmanns Trotter die nächtlichen Abgründe dämmerten, in denen die Stürme schlafen und die unbekannten Stimmen namenloser Ahnen. Er las keine Bücher, der Hauptmann Trotter, und bemitleidete im Stillen seinen heranwachsenden Sohn, der anfangen musste, mit Griffel, Tafel und Schwamm, Papier, Lineal und einmal eins zu hantieren und auf den die unvermeidlichen Lesebücher bereits warteten. Noch war der Hauptmann überzeugt, dass auch sein Sohn Soldat werden müsse. Bis er eines Tages das erste Lesebuch seines Sohnes, der gerade 5 Jahre alt geworden war und den ein Hauslehrer schon dank dem Ehrgeiz der Mutter die Nöte der Schule viel zu früh schmecken ließ, mit lässiger Neugier in die Hand nahm. Er las das gereimte Morgengebet, es war seit Jahrzehnten das gleiche, er erinnerte sich noch daran, er las die 4 Jahreszeiten, den Fuchs und den Hasen, den König der Tiere, er schlug das Inhaltsverzeichnis auf und fand den Titel eines Lesestückes, das ihn selbst zu betreffen schien, denn es hieß »Franz Josef I. in der Schlacht bei Solferino«, las und musste sich setzen. »In der Schlacht bei Solferino«, so begann der Abschnitt, »geriet unser Kaiser und König Franz Josef I. in große Gefahr.« Trotter selbst kam darin vor, aber in welcher Verwandlung? Der Monarch, hieß es, hatte sich im Eifer des Gefechts so weit vorgewagt, dass er sich plötzlich von feindlichen Reitern umdrängt sah. In diesem Augenblick der höchsten Not sprengte ein blutjunger Leutnant auf schweißbedecktem Fuchs herbei, den Säbel schwingend, hei, wie fielen da die Hiebe auf Kopf und Nacken der feindlichen Reiter. Eine feindliche Lanze durchbohrte die Brust des jungen Helden, aber die Mehrzahl der Feinde war bereits erschlagen. Den blanken Degen in der Hand konnte sich der junge, unerschrockene Monarch leicht der immer schwächer werdenden Angriffe erwehren. Damals geriet die ganze feindliche Reiterei in Gefangenschaft. Der junge Leutnant aber, Josef Ritter von Trotta war sein Name, bekam die höchste Auszeichnung, die unser Vaterland seinen Heldensöhnen zu vergeben hat, den Maria-Theresien-Orden. Hauptmann Trotta ging, das Lesebuch in der Hand, in den kleinen Obstgarten hinter das Haus, wo sich seine Frau an linderen Nachmittagen beschäftigte, und fragte sie, die Lippen blass, mit ganz leiser Stimme, ob ihr das infame Lesestück bekannt gewesen sei. Sie nickte lächelnd. »Es ist eine Lüge«, schrie der Hauptmann und schleuderte das Buch auf die feuchte Erde. »Es ist für Kinder«, antwortete sanft seine Frau. Der Hauptmann kehrte ihr den Rücken. Der Zorn schüttelte ihn wie der Sturm einen schwachen Strauch. Er ging schnell ins Haus, sein Herz flatterte. Es war die Stunde des Schachspiels. Er nahm den Säbel vom Haken, schnallte den Gurt mit einem bösen und heftigen Ruck um den Leib und verließ mit wilden und langen Schritten das Haus. Er ging heute nicht ins Casino, er aß nicht einmal, er legte sich schlafen. Er schlief traumlos und schwer. Den nächsten Morgen beim Offiziersrapport brachte er knapp und klingend seine Beschwerde vor den Obersten. Sie wurde weitergeleitet. Und nun begann das Martyrium des Hauptmanns Josef Trotta, Ritter von Sibolje, des Ritters der Wahrheit. Es dauerte Wochen, bis vom Kriegsministerium die Antwort kam, dass die Beschwerde an das Kultus- und Unterrichtsministerium weitergegeben sei. Und abermals vergingen Wochen, bis eines Tages die Antwort des Ministers einlief. Sie lautete: »Euer Hochwohlgeboren, sehr geehrter Herr Hauptmann, in Erwiderung auf euer Hochwohlgeboren Beschwerde betreffend Lesebuchstück Nummer 15 der autorisierten Lesebücher für österreichische Volks- und Bürgerschulen nach dem Gesetz vom 21. Juli 1864, verfasst und herausgegeben von den Professoren Weidner und Srdeny, erlaubt sich der Herr Unterrichtsminister respektabelst, euer Hochwohlgeboren Aufmerksamkeit auf den Umstand zu lenken, dass die Lesebuchstücke von historischer Bedeutung, insbesondere diejenigen, die seine Majestät den Kaiser Franz Josef höchstpersönlich sowie auch andere Mitglieder des allerhöchsten Herrscherhauses betreffen, laut Erlass vom 21. März 1840 den Schülern der Monarchie die heroischen Taten der Armeeangehörigen, dem kindlichen Charakter, der Fantasie und den patriotischen Gefühlen der heranwachsenden Generation entsprechend darstellen sollen, ohne die Wahrhaftigkeit der geschilderten Ereignisse zu verändern, aber auch ohne sie in dem Trocknen jeder Aneiferung der Fantasie wie der patriotischen Gefühle entbehrenden Tone wiederzugeben. Zufolge dieser und ähnlicher Erwägungen ersucht der Unterzeichnete, Euer Hochwohlgeboren respektvollst von Euer Hochwohlgeborenen Beschwerde Abstand nehmen zu wollen. Dieses Schriftstück war vom Kultus- und Unterrichtsminister gezeichnet. Der Oberst übergab es dem Hauptmann Trotta mit den väterlichen Worten: Lass die Geschichte. Trotta nahm es entgegen und schwieg. Eine Woche später ersuchte er auf dem vorgeschriebenen Dienstwege um eine Audienz bei seiner Majestät. Und 3 Wochen später stand er am Vormittag in der Burg, Aug in Aug, gegenüber seinem allerhöchsten Kriegsherrn. »Sehen Sie zu, lieber Trotta«, sagte der Kaiser, »die Sache ist recht unangenehm. Aber schlecht kommen wir beide dabei nicht weg. Lassen's die Geschichte.« »Majestät«, erwiderte der Hauptmann, »es ist eine Lüge.« »Es wird viel gelogen«, bestätigte der Kaiser. »Ich kann nicht, Majestät«, würgte der Hauptmann hervor. Der Kaiser trat nahe an den Hauptmann. Der Monarch war kaum größer als Trotta. Sie sahen sich in die Augen. »Meine Minister«, begann Franz Josef, »müssen selber wissen, was sie tun. Ich muss mich auf sie verlassen. Verstehen Sie, lieber Hauptmann Trotta?« Und nach einer Weile: »Wir wollen's besser machen. Sie sollen's sehen.« Die Audienz war zu Ende. Trotta kehrte in die Garnison zurück und bat um seine Entlassung aus der Armee. Er wurde als Major entlassen. Er übersiedelte nach Böhmen auf das kleine Gut seines Schwiegervaters. Die kaiserliche Gnade verließ ihn nicht. Ein paar Wochen später erhielt er die Mitteilung, dass der Kaiser geruht habe, dem Sohn seines Lebensretters für Studienzwecke aus der Privatschatulle 5.000 Gulden anzuweisen. Gleichzeitig erfolgte die Erhebung Trottas in den Freiherrnstand. Josef Trotta, Freiherr von Sibulje, nahm die kaiserlichen Gaben missmutig entgegen, wie Beleidigungen. Der Feldzug gegen die Preußen wurde ohne ihn geführt und verloren. Er grollte. Schon wurden seine Schläfen silbrig, sein Auge matt, sein Schritt langsam, seine Hand schwer, sein Mund schweigsamer als zuvor. Obwohl er ein Mann in den besten Jahren war, sah er aus, als würde er schnell alt. Vertrieben war er aus dem Paradies der einfachen Gläubigkeit an Kaiser und Tugend, Wahrheit und Recht. Und gefesselt in Dulden und Schweigen mochte er wohl erkennen, dass die Schlauheit den Bestand der Welt sicherte, die Kraft der Gesetze und den Glanz der Majestäten. Dank dem gelegentlich geäußerten Wunsch des Kaisers verschwand das Lesebuchstück 15 aus den Schulbüchern der Monarchie. Der Name Trotta verblieb lediglich in den anonymen Annalen des Regiments. Der Major lebte dahin als der unbekannte Träger früh verschollenen Ruhms, gleich einem flüchtigen Schatten, den ein heimlich geborgener Gegenstand in die helle Welt des Lebendigen schickt. Auf dem Gut seines Schwiegervaters hantierte er mit Gießkanne und Gartenschere, und ähnlich wie sein Vater im Schlosspark von Laxenburg beschnitt der Baron die Hecken und mähte den Rasen, bewachte er im Frühling den Goldregen und später den Holunder vor räuberischen und unbefugten Händen, ersetzte er mürbe gewordene Zaunlatten durch frische und blank gehobelte, richtete er Gerät und Geschirr, zäumte und sattelte eigenhändig die braunen, erneuerte rostige Schlösser an Pforte und Tor, legte bedächtig sauber geschnitzte hölzerne Stützen zwischen müde Angeln, die sich senkten, blieb tagelang im Wald, schoss Kleintier, nächtigte beim Förster, kümmerte sich um Hühner, Dung und Ernte, Obst und Spalierblumen, Knecht und Kutscher. Er wurde ein kleiner slowenischer Bauer. Manchmal kam noch sein alter Zorn über ihn und schüttelte ihn wie ein starker Sturm einen schwachen Strauch. Neben ihm lebten, schwach und kränklich, die Frau in getrennten Zimmern, der Junge, der den Vater nur bei Tische sah und dessen Zeugnisse ihm 2-mal jährlich vorgelegt wurden, ohne dass sie ihm Lob oder Tadel entlockt hätten. Der Schwiegervater, der heiter seine Pension verzehrte, die Mädchen liebte, wochenlang in der Stadt blieb und seinen Schwiegersohn fürchtete. Er war ein kleiner, alter, slowenischer Bauer, der Baron Trotta. Immer noch schrieb er 2-mal im Monat am späten Abend bei flackernder Kerze dem Vater einen Brief, auf gelblichen Oktavbogen, 4 Mannesfinger Abstand von oben, 2 Mannesfinger Abstand vom seitlichen Rand, die Anrede: Lieber Vater. Sehr selten erhielt er eine Antwort. Einmal, es war ein heller Tag im März, Der Baron stampfte über die harten Schollen zum Gutsverwalter, brachte ihm ein Knecht einen Brief von der Schlossverwaltung Laxenburg. Der Invalide war tot, schmerzlos entschlafen im Alter von 81 Jahren. Der Baron Trotter sagte nur: »Geh zur Frau Baronin, mein Koffer soll gepackt werden. Ich fahre abends nach Wien.« Er ging weiter ins Haus des Verwalters, erkundigte sich nach der Saat, sprach vom Wetter, gab Auftrag, 3 neue Flüge zu bestellen, den Tierarzt am Montag kommen zu lassen und die Hebamme heute noch zur schwangeren Magd. Sagte beim Abschied: »Mein Vater ist gestorben, ich werde 3 Tage in Wien sein.« Salutierte mit einem nachlässigen Finger und ging. Sein Koffer wurde gepackt, man spannte die Pferde vor den Wagen, es war 1 Stunde Fahrt bis zur Station. Er aß hastig die Suppe und das Fleisch, dann sagte er zur Frau: »Ich kann nicht weiter. Mein Vater war ein guter Mann. Du hast ihn nie gesehen.« War es ein Nachruf? War es eine Klage? »Du kommst mit«, sagte er zu seinem erschrockenen Sohn. Die Frau erhob sich, um auch die Sachen des Knaben zu packen. Während sie einen Stock höher beschäftigt war, sagte Trotter zum Kleinen: »Jetzt wirst du deinen Großvater sehen.« Der Knabe zitterte und senkte die Augen. Der Invalide war aufgebahrt, als sie ankamen. Er lag mit mächtigem, gesträubtem Schnurrbart, von 8 Meter langen Kerzen und 2 invaliden Kameraden bewacht, in dunkelblauer Uniform, mit 3 blinkenden Medaillen an der Brust, auf dem Katafalk in seinem Wohnzimmer. Eine Ursulinerin betete in der Ecke neben dem einzigen verhangenen Fenster. Die Invaliden standen stramm, als Trotter eintrat. Er trug die Majorsuniform mit dem Maria Therese in Orden, kniete nieder. Sein Sohn fiel zu Füßen des Toten ebenfalls auf die Knie, vor dem jungen Angesicht die mächtigen Stiefelsohlen der Leiche. Der Baron Trotter fühlte zum ersten Mal im Leben einen schmalen, scharfen Stich in der Gegend des Herzens. Seine kleinen Augen blieben trocken. Er murmelte 1, 2, 3 Vaterunser aus frommer Verlegenheit, erhob sich, beugte sich über den Toten, küsste den mächtigen Schnurrbart, winkte den Invaliden und sagte zu seinem Sohn: »Komm.« »Hast du ihn gesehen?«, fragte er draußen. »Ja«, sagte der Knabe. »Er war nur ein Gendarmerie-Wachtmeister«, sagte der Vater. »Ich habe dem Kaiser in der Schlacht von Solferino das Leben gerettet. Und dann haben wir die Baronie bekommen.« Der Junge sagte nichts. Man begrub den Invaliden auf dem kleinen Friedhof in Laxenburg, Militärabteilung. 6 dunkelblaue Kameraden trugen den Sarg von der Kapelle zum Grabe. Der Major Trotter in Tschako und Paradeuniform hielt die ganze Zeit eine Hand auf der Schulter seines Sohnes. Der Knabe schluchzte. Die traurige Musik der Militärkapelle, der wehmütige und eintönige Singsang der Geistlichen, der immer wieder hörbar wurde, wenn die Musik eine Pause machte, der sanft verschwebende Weihrauch bereiteten dem Jungen einen unbegreiflichen, würgenden Schmerz. Und die Gewehrschüsse, die ein Halbzug über dem Grab abfeuerte, erschütterten ihn mit ihrer langen, nachhallenden Unerbittlichkeit. Man schoss soldatische Grüße der Seele des Toten nach, die geradewegs in den Himmel zog, für immer und ewig dieser Erde entschwunden. Vater und Sohn fuhren zurück. Unterwegs die ganze Zeit schwieg der Baron. Nur als sie die Eisenbahn verließen und hinter dem Garten der Station den Wagen, der sie erwartete, bestiegen, sagte der Major: »Vergiss ihn nicht, den Großvater.« Und der Baron ging wieder seinem gewohnten Tagewerk nach. Und die Jahre rollten dahin wie gleichmäßige, friedliche, stumme Räder. Der Wachtmeister war nicht die letzte Leiche, die der Baron zu bestatten hatte. Er begrub zuerst seinen Schwiegervater, ein paar Jahre später seine Frau, die schnell, bescheiden und ohne Abschied nach einer heftigen Lungenentzündung gestorben war. Er gab seinen Jungen in ein Pensionat nach Wien und verfügte, dass der Sohn niemals aktiver Offizier werden durfte. 2-mal im Monat empfing er gehorsame Briefe seines Kindes. 1-mal im Monat antwortete er in 2 kurzen Sätzen auf kleinen, sparsamen Zetteln, den Respektsrändern, die er von den erhaltenen Briefen abgetrennt hatte. 1-mal im Jahr, am 18. August, dem Geburtstag des Kaisers, fuhr er in Uniform in die nächste Garnisonsstadt. 2-mal im Jahr kam der Sohn zu Besuch, in den Weihnachts- und in den Sommerferien. An jedem Weihnachtsabend erhielt der Junge 3 harte silberne Gulden, die er durch Unterschrift quittieren musste und niemals mitnehmen durfte. Die Gulden gelangten noch am selben Abend in eine Kassette in die Lade des Alten. Neben den Gulden lagen die Schulzeugnisse. Sie kündeten von des Sohnes ordentlichem Fleiß und seiner mäßigen, stets hinreichenden Begabung. Niemals erhielt der Knabe ein Spielzeug, niemals ein Taschengeld, niemals ein Buch, abgesehen von den vorgeschriebenen Schulbüchern. Er schien nichts zu entbehren. Er besaß einen sauberen, nüchternen und ehrlichen Verstand. Seine karge Fantasie gab ihm keinen anderen Wunsch ein, als den, die Schuljahre so schnell es ging, zu überstehen. Er war 18 Jahre alt, als ihm der Vater am Weihnachtsabend sagte, »Dies Jahr kriegst du keine 3 Gulden mehr, du darfst dir gegen Quittung 9 aus der Kassette nehmen. Gib 8 mit den Mädeln, die meisten sind krank.« Und nach einer Pause, »Ich habe beschlossen, dass du Jurist wirst. Bis dahin hast du noch 2 Jahre. Mit dem Militär hat es Zeit, man kann's aufschieben, bis du fertig bist.« Der Junge nahm die 9 Gulden ebenso gehorsam entgegen wie den Wunsch des Vaters. Er besuchte die Mädchen selten, wählte sorgfältig unter ihnen und besaß noch 6 Gulden, als er in den Sommerferien wieder heimkam. Er bat den Vater um die Erlaubnis, einen Freund einzuladen. »Gut«, sagte etwas erstaunt der Major. Der Freund kam mit wenig Gepäck, aber einem umfangreichen Malkasten, der dem Hausherrn nicht gefiel. »Er malt?« fragte der Alte. »Sehr schön«, sagte Franz, der Sohn. »Er soll keine Kleckse im Haus machen, er soll die Landschaft malen.« Der Gast malte zwar draußen, aber keineswegs die Landschaft. Er porträtierte den Baron Trotter aus dem Gedächtnis. Jeden Tag am Tisch lernte er die Züge seines Hausherrn auswendig. »Was fixiert er mich?« fragte der Baron. Beide Jungen wurden rot und sahen aufs Tischtuch. Das Porträt kam dennoch zustande und wurde dem Alten beim Abschied im Rahmen überreicht. Er studierte es bedächtig und lächelnd. Er drehte es um, als suchte er auf der Rückseite noch weitere Einzelheiten, die auf der vorderen Fläche ausgelassen sein mochten, hielt es gegen das Fenster, dann weit vor die Augen, betrachtete sich im Spiegel, verglich sich mit dem Porträt und sagte schließlich, »Wo soll es hängen?« Es war seit vielen Jahren seine erste Freude. »Du kannst deinem Freund Geld borgen, wann er was braucht«, sagte er leise zu Franz. »Vertragt's euch nur gut.« Das Porträt war und blieb das Einzige, was man jemals vom alten Trotter angefertigt hatte. Es hing später im Wohnzimmer seines Sohnes und beschäftigte noch die Fantasie des Enkels. War der Name Trotter auch aus den autorisierten Schulbüchern verschwunden, so doch nicht aus den geheimen Akten der hohen politischen Behörden. Und die 5000 Gulden, von der Huld des Kaisers gespendet, sicherten dem Beamten Trotter eine ständige, wohlwollende Beobachtung und Förderung unbekannter höherer Stellen. Er avancierte schnell. 2 Jahre vor seiner Ernennung zum Bezirkshauptmann starb der Major. Er hinterließ ein überraschendes Testament. Da er sicher sei des Umstandes, so schrieb er, dass sein Sohn kein guter Landwirt wäre und da er hoffe, dass die Trotters dem Kaiser dankbar für seine währende Huld im Staatsdienst zu Rang und Würden kommen und glücklicher als er, der Verfasser des Testaments, im Leben werden könnten, habe er sich entschlossen, im Andenken an seinen seligen Vater, das Gut, das ihm der Herr Schwiegervater vor Jahren verschrieben, mit allem, was es an beweglichem wie unbeweglichem Vermögen enthielt, dem Militärinvalidenfonds zu vermachen, wohingegen die Nutznießer des Testaments keine andere Verpflichtung hätten als die, den Erblasser in möglichster Bescheidenheit auf jenem Friedhof zu bestatten, auf dem sein Vater beigesetzt worden sei. Ginge es leicht, dann in der Nähe des Verstorbenen. Er, der Erblasser, bäte von jedem Pomp abzusehen, das vorhandene Bargeld, 15.000 Florin samt Zinsen, angelegt im Bankhaus Efrussi zu Wien, sowie restliches im Hause befindliches Geld, Silber und Kupfer, ebenso Ring, Uhr und Kette der seligen Mutter, gehören dem einzigen Sohn des Erblassers, Baron Franz von Trotta und Sipui. Eine Wiener Militärkapelle, eine Kompanieinfanterie, ein Vertreter der Ritter des Maria-Theresien-Ordens, Vertreter des südungarischen Regiments, dessen bescheidener Held der Major gewesen war, alle marschfähigen Militärinvaliden, zwei Beamte der Hof- und Kabinettskanzlei, ein Offizier des Militärkabinetts und ein Unteroffizier mit dem Maria-Theresien-Orden auf schwarz behangenem Kissen, sie bildeten das offizielle Leichenbegängnis. Franz, der Sohn, ging schwarz, schmal und allein. Die Kapelle spielte den Marsch, den sie beim Begräbnis des Großvaters gespielt hatte. Die Salven, die diesmal abgefeuert wurden, waren stärker und verhallten mit längerem Echo. Der Sohn weinte nicht. Niemand weinte um den Toten. Alles blieb trocken und feierlich. Niemand sprach am Grabe. In der Nähe des Gendarmeriewachtmeisters lag Major Freiherr von Trotta und Sipolje, der Ritter der Wahrheit. Man setzte ihm einen einfachen militärischen Grabstein, auf dem in schmalen, schwarzen Buchstaben neben Namen, Rang und Regiment der stolze Beinamen eingegraben war, der Held von Solferino. Wenig mehr also blieb von dem Toten zurück als dieser Stein, ein verschollener Ruhm und das Porträt. Also geht ein Bauer im Frühling über den Acker und später, im Sommer, ist die Spur seiner Schritte überweht vom Segen des Weizens, den er gesät hat. Der kaiserlich-königliche Oberkommissär Trotta von Sipolje erhielt noch in derselben Woche ein Beileidsschreiben seiner Majestät, in dem von den immerdar unvergessenen Diensten des selig Verstorbenen zweimal die Rede war.